manches Lied sing ich dir heut noch. Es trägt meiner Sehnsucht zu dir. Und wenn dieses Lied dich glücklich heut macht, dann schenk mir dein Herz dafür. Das ich mir war, es flüstert dir zu mir, du mein. Die Welt wird erst schön, wenn wir uns verstehen. Ich kann ohne dich nicht mehr sein. Hat um die Ruhmisch gebracht. Es gibt keine Frage so süß wie du. Ach, schenk mir noch einmal ein dafür ist mein Lied, das ich